Hören Teil 3. Sie hören gleich einen Vortrag. Dazu gibt es 4 Aufgaben. Welche Lösung, A, B oder C, passt jeweils am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 32 bis 35 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Präsentation einmal. Hallo zusammen. Ich begrüße alle Mitarbeitenden und den Betriebsrat ganz herzlich zu unserer diesjährigen Betriebsversammlung. Sie sind sicher darauf gespannt, wie der neueste Stand der Produktentwicklung und des Umsatzes unseres Unternehmens ist. Die Auswertung ist leider noch nicht abgeschlossen. Wir halten sie aber auf dem Laufenden und stellen alles Wichtige zeitnah ins Intranet. Als Geschäftsführer möchte ich Ihnen heute ein Projekt vorstellen, das die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden voranbringen und vereinfachen soll. Zunächst möchte ich Ihnen darlegen, wie die bisherigen Weiterbildungsmöglichkeiten von den Mitarbeitenden genutzt wurden und ob bzw. wie sich die neu erworbenen Kenntnisse im Unternehmen niedergeschlagen haben. Kurz gesagt, wie effizient sind eigentlich unsere Schulungsangebote? Hier müssen wir feststellen, dass viele der analogen Angebote zu langsam und zu schwerfällig sind. Bis ein geeigneter Termin für ein Seminar gefunden, die Weiterbildung organisiert und das notwendige Know-how entstanden ist, vergehen manchmal Wochen. Das dauert zu lang. Wie Sie wissen, ist die wichtigste Kenngröße eines Unternehmens heute seine Innovationskraft. Entschuldigung, kann ich was fragen? Ja, natürlich. Gilt das auch für die Schulungen zur Gesundheit am Arbeitsplatz? Ich hatte den Eindruck, dass sie sehr gut angenommen werden. Das ist richtig. Die Gesundheitskurse haben zu einem niedrigeren Krankenstand geführt und wir werden sie natürlich als analoge Kurse beibehalten. Für die fachbezogene Weiterbildung werden wir im kommenden Jahr sukzessive eine digitale Unternehmensakademie aufbauen. Das bedeutet, dass in Zukunft für alle Mitarbeitenden spezifische Lernangebote im Intranet zur Verfügung stehen und unabhängig vom Ort bearbeitet werden können. Unsere Mitarbeitenden können sich auf diese Weise schneller und unkomplizierter schulen. Wissen und Kompetenzen können damit effizienter aufgebaut werden. Entschuldigung, aber besteht da nicht die Gefahr, dass die zukünftigen Schulungen nur oberflächlich bleiben? Am Computer Texte lesen ist doch langweilig. Keine Sorge. Die Lernmodule werden komplett überarbeitet und aktualisiert. Dazu werden wir im Intranet eine attraktive Lernplattform einrichten. Das ist sozusagen ein Seminarraum im Internet. Dort finden Sie dann die Lernmaterialien, die Sie für Ihre Arbeit brauchen. Sie dürfen darauf vertrauen, dass diese Lerninhalte fundiert sind und immer aktuell gehalten werden. Sie fragen, ob das Lernen auf der Lernplattform langweilig ist. Ganz und gar nicht. Denn wir werden unterschiedliche Formate nutzen, wie Sie sie auch aus dem Internet kennen. Neben klassischen Dokumenten und vertonten Präsentationsfolien wird es auch Erklärfilme, Podcasts und Videos mit Quizfragen geben. Ein interaktiver Teil zwischendurch und am Ende soll Ihnen zeigen, ob Sie die Inhalte verstanden haben. Und ja, auch spielerische Aufgaben wird es geben. Unseren Mitarbeitenden soll das Lernen ja auch Spaß machen. Es spricht auch nichts dagegen, dass sie sich zu zweit oder in einer kleinen Gruppe mit den Lerninhalten beschäftigen. Das möchte ich ausdrücklich unterstützen. Und woher kommen diese Inhalte? Werden fertige Materialien extern eingekauft? Nein, wir werden sie zusammen mit den Fach- und Führungskräften eruieren. Sie wissen am besten, welche Kompetenzen und Arbeitserfahrung es in Ihren Teams gibt und was noch gebraucht wird. Sobald der Schulungsbedarf klar ist, stellen wir ein Budget zusammen und beauftragen professionelle E-Learning-Entwickler und IT-Fachleute für die Erstellung der Materialien. Meinen Sie denn, dass die digitale Unternehmensakademie auch von den Älteren unter uns genutzt wird? Das ist eine gute Frage. Unsere jungen Mitarbeitenden sind es ja schon von klein auf gewohnt, sich Wissen aus dem Internet zu holen. Die Älteren brauchen da sicher am Anfang technische Unterstützung. Auf der anderen Seite punkten ältere Mitarbeitende mit einem großen Erfahrungsschatz, den sie an die Jüngeren weitergeben können und sollen. Wir halten nichts davon, Jungen und Älteren unterschiedliche Lernmaterialien zu geben. Es muss auch, wie schon vorhin angedeutet, niemand allein vor dem Computer sitzen. Ganz im Gegenteil. Wir setzen hier auf Zusammenarbeit. Zum Start der digitalen Unternehmensakademie möchten wir deshalb generationenübergreifende Teams bilden. Die Jüngeren unterstützen die Älteren bei der Technik und dem Umgang mit der Lernplattform und die Älteren helfen den Jüngeren bei der Anwendung des Gelernten, zum Beispiel im konkreten Kundenkontakt. Ein Beispiel, das Kunden immer wieder nennen, ist die Servicequalität. Sie wird sehr unterschiedlich bewertet. Da haben die Älteren oft mehr Geduld als die Jüngeren und können gute Tipps geben, wie man zum Beispiel mit schwierigen Kundinnen und Kunden umgehen kann. Ende des Tests hören Teil 3.